Hallo, hallo, hallo again. Hallo, hallo, wieder einmal hallo. We have already done two devotions and we've barely scratched the surface of this verse. Wir haben schon zwei Andachten gemacht und kaum an der Oberfläche dieses Verses gekratzt. Now, special, chosen, treasure, Besonders, auserwählt, Schatz, priest, kings, Priester, Könige. and then he calls us a spiritual nation. Und dann nennt er uns ein geistliches Volk. Isn't it interesting? Ist es nicht interessant? How proud people are of their nationality. Wie stolz sind doch die Menschen auf ihre Nationalität? Hey, I am American citizen. Hey, ich bin amerikanischer Staatsbürger. Hey, I have Austrian citizenship. Ich habe die österreichische Staatsbürgerschaft. Well, are you sure? Bist du dir sicher? Look, in the kingdom, you actually have a new citizenship. Im Königreich hast du tatsächlich eine neue Staatsbürgerschaft. Why? Warum? Because you're now part of a new nation. Weil du jetzt Teil einer neuen Nation bist. You know, it's very interesting that the Bible actually recognizes three nationalities. Es ist sehr interessant, dass die Bibel drei Nationalitäten anerkannt. You know, if you study in the New Testament, you will find out Wenn du das Neue Testament studierst, findest du heraus, that there is the Jewish nation, dass es das jüdische Volk gibt, there are the Gentiles, die Heiden and then there are the people of God. und das Volk Gottes. You will find that the New Testament several times mentions these three groups of people. Du stellst fest, dass das Neue Testament diese drei Gruppen von Menschen mehrmals erwähnt. So if you're not a Jew, you're considered a Gentile. Wenn du also kein Jude bist, gehörst du zu den Heiden. If you are a Christian, you are now considered to be part of a new nation. Wenn du Christ bist, gehörst du jetzt zu einem neuen Volk, A spiritual nation. einem geistlichen Volk. Isn't it interesting that Jesus said something very, very radical about that? Es ist interessant, dass Jesus dazu etwas sehr, sehr Radikales gesagt hat. Jesus said to the Jews, Jesus sagte zu den Juden, The kingdom of God will be taken from you das Reich Gottes wird von euch genommen werden and be given to a nation that will bring its fruit. und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Who is that nation? Wer ist dieses Volk? Well, it's you and me. Nun, das bist du und ich. We have become part of a totally new nation. Wir sind Teil eines völlig neuen Volkes geworden. We have a brand new citizenship. Wir haben eine ganz neue Staatsbürgerschaft. This is why there should be no national division among Christians. Deshalb sollte es unter Christen keine nationalen Spaltungen geben. Christians are part of a brand new nation that have been all put there by God himself. Christen sind Teil einer brandneuen Nation, die von Gott selbst geschaffen wurde. A spiritual nation, not a natural nation. Ein geistliches Volk, kein natürliches Volk. So Peter says that we are set apart as God's devoted ones. Petrus sagt, dass wir als Gottes Hingegebene abgesondert sind. Isn't it interesting that God set us apart and formed us into a new nation? Es ist doch interessant, dass Gott uns abgesondert und zu einem neuen Volk geformt hat, oder? You know, there's something that I think every one of us should be sad about. Es gibt etwas, über das jeder von uns traurig sein sollte. And I tell you what. Ich sage dir worüber. We should all be very sad about denominationalism. Wir sollten alle sehr traurig über den Konfessionalismus sein. Why should we be sad about that? Warum sollten wir darüber traurig sein? Because it has separated people of the same nation. Weil er Menschen aus derselben Nation, aus demselben Volk getrennt hat. I'm of the assembly of God. Ich gehöre zur Gemeinde Gottes. I believe in the Holy Spirit. Ich glaube an den Heiligen Geist. I'm of the Baptist. I believe in baptism. Ich gehöre zu den Baptisten. Ich glaube an die Taufe. I'm of the brethren, I believe in this. Ich gehöre zur Brüdergemeinde, ich glaube an das. It's very sad that people of one nation are totally divided. Es ist sehr traurig, dass die Menschen einer Nation total gespalten sind. You know, God does not consider the church as many nations. He considers the church as one single nation. Gott betrachtet die Gemeinde nicht als viele Nationen, sondern als eine einzige Nation. I don't know if you heard my message that God gave me a few years ago. Ich weiß nicht, ob du meine Botschaft gehört hast, die Gott mir vor ein paar Jahren gegeben hat. About civil war inside of the church. Über den Bürgerkrieg innerhalb der Gemeinde. Where brother rises up against brother. Bei dem sich Bruder gegen Bruder erhebt. And this is something that we see over and over and over again. Das ist etwas, das wir immer und immer wieder sehen. When Christians fight Christians, wenn Christen gegen Christen kämpfen, it is nothing less than a civil war because we're all part of the same nation. Ist das nichts anderes als ein Bürgerkrieg, denn wir sind alle Teil desselben Volkes. God separated the Austrian and the Brazilian and Americans and Germans to be part of one single nation, his nation. Gott hat die Österreicher und die Brasilianer, die Amerikaner und die Deutschen abgesondert, damit sie Teil eines einzigen Volkes sind. A spiritual nation. Eines geistlichen Volkes. But look what he says. Doch schau, was Petrus sagt. He says, set apart as God's devoted one. Er sagt, abgesondert als Gottes Hingegebene. Do you know why we have separation and division inside of the church? Weißt du, warum wir innerhalb der Gemeinde Trennungen und Spaltungen haben? It's really simple. Das ist ganz einfach. Because we are not devoted to him, we are devoted to our doctrine and to our beliefs. Weil wir nicht ihm hingegeben sind, sondern unserer Lehre und unseren Überzeugungen. We are devoted to grow our own kingdom. Wir sind darauf bedacht, unser eigenes Reich zu vergrößern. We are devoted to uphold our doctrines. Wir sind darauf ausgerichtet, unsere Lehren aufrechtzuerhalten. We are devoted to prove that our beliefs are right. Wir sind bestrebt, zu beweisen, dass unsere Überzeugungen richtig sind. See, this is the problem. Genau, das ist das Problem. The moment we will actually understand that we have to be devoted to him and him alone. In dem Moment, in dem wir verstehen, dass wir uns ihm und nur ihm allein hingeben müssen. That's when true unity would be there. Wird wahre Einheit herrschen. See, the lack of unity has to do with the lack of devotion to him. Der Mangel an Einheit hat mit der mangelnden Hingabe an ihn zu tun. So let's come to the place where we absolutely understand. Deshalb müssen wir unbedingt verstehen, that the only true unity comes by devotion to him. Dass die einzig wahre Einheit durch die Hingabe an ihn entsteht. Once we understand that he has called us to put us into a new nation, and that nation is devoted to the King of all kings. Sobald wir verstehen, dass er uns berufen hat, um uns zu einer neuen Nation zu machen und dass diese Nation dem König aller Könige geweiht ist. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? What would happen is that now we walk in unity because the King of Kings is the one we follow. Wir würden in Einheit leben, weil wir dem König der Könige folgen. Sometimes I wonder. Manchmal frage ich mich. How sad the King of Kings has to be. Wie traurig der König der Könige sein muss. When the kings in his kingdom are more devoted to their own doctrine than to the King of Kings. Wenn die Könige in seinem Reich ihre eigenen Lehre mehr hingegeben sind als dem König der Könige. Let's change that. Lass uns das ändern. See you tomorrow. Bis morgen.